des Lärm nicht friert. Bieten weht die Kräfte, die da schliefen. Wenn des Lebens Fessel dich umschlingt, darum biete, Seele, biete, flücht dich in die Stille. Deine Kraft soll wachsen, das ist Gottes Wille. Bieten scheuchet fort das Heer der Sorgen, die dir Gegenwart und Zukunft schuf. Bieten lehrt dich kühn vertrauen auf auf deines Herrn heilgen Ruf. Darum biete, Seele, biete, flücht dich in die Stille. Wachsen soll dein Glaube, das ist Gottes Wille. Fort von irdischem Sehnen, zieht hinauf dich zu des höchsten Thron. Bieten trocknet alle deine Tränen, darum lehrt dich bieten Gottes Sohn. O, so lausche, hör auf seine Stimme. Schick dein Herz nach oben, das ist Gottes Wille.